ich komme jetzt vom Thema. Also ich spiele auf diesem mit Fell bespannten ein Stück mit dem Titel Robin Hood. Aus dem Fernsehen, aus dem Film, wer kennt ihn nicht? Robin Hood, Robin Hood, der Rächer der Enterbten, der Beschützer von Witwen und Waisen. Robin Hood, der Rächer der Enterbten, der Beschützer von Witwen und Waisen. Eine Kutsche reitet durch den Wald. Und in dem Wald ist es sehr finster und bitterkalt. Und es liegen 8 Meter Schnee. Nebeneinander, Mensch. Und man kommt immer tiefer in den Wald und es wird immer kälter, immer dunkler. Und man kommt an einer Apotheke vorbei. Da wohnt ein Apotheker. Und dann kommt man an einem Palast vorbei. Da wohnt ein Palästinenser. Und es ist sehr dunkel und sehr finster und sehr unheimlich, dass man viele, viele Geräusche hören kann. Irgendwo knarrt ein Ast. Und da, was ist das? Ein Uhu. Wieso ist er nicht in seiner Tube? Und da! Nein, vielleicht, können Sie dem Waldcharakter dieses Stückes durch eigene Produktion von irgendwelchen Waldgeräuschen einen dramaturgischen Höhepunkt verleihen? Wollen wir mal alle... Ja, ja. Bitte ziehen Sie das Stück nicht ins Lächerliche. Also, bitte Wald, Spechte vortreten. Auch da oben in den Bäumen. Komm, komm, komm, komm.